Erst in der Zeit, als Richter das Land regierten, gab es eine Hungersnot. Deshalb verließ ein Mann aus Bethlehem in Juda mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen das Land, um nach Moab zu ziehen. Zweiter der Mann hieß Elimelech, seine Frau Naomi und ihre beiden Söhne Mahlon und Kiljon. Sie waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Sie kamen in das Land Moab und lebten dort. Dritter dort starb Nehmesmann Elimelech und sie blieb mit ihren zwei Söhnen allein zurück. Vierter ihre Söhne heirateten moabitische Frauen, die eine hieß Orpa und die andere Ruth. Sie lebten ungefähr 10 Jahre in Moab. Fünfter danach starben auch Mahlon und Kiljon. So blieb Naomi ohne ihre beiden Söhne und ihren Mann zurück. Sechster deshalb machte sich Naomi mit ihren Schwiegertöchtern auf den Rückweg aus Moab, denn sie hatte gehört, dass der Herr seinem Volk in Juda geholfen und ihnen wieder Nahrung gegeben hatte. Siebter sie verließ den Ort, wo sie gelebt hatte, zusammen mit ihren beiden Schwiegertöchtern. Als sie auf dem Weg zurück nach Juda waren, achter sagte Naomi zu ihren Schwiegertöchtern, geht zurück, jede zu ihrer Mutter Haus. Der Herr soll euch Gutes tun, so wie ihr es meinen verstorbenen Söhnen und mir getan habt. Neunter, der Herr möge euch helfen, dass jede von euch ein neues Zuhause bei einem Mann findet. Dann küsste sie sie, und die Frauen begannen laut zu weinen. Zehnter, sie sagten zu ihr, nein, wir wollen mit dir zu deinem Volk zurückkehren. Elfter, Naomi antwortete, kehrt um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Habe ich denn noch Söhne, die eure Männer werden könnten? Zwölfter, kehrt um, meine Töchter, geht. Denn ich bin zu alt, um noch einmal zu heiraten. Selbst wenn ich Hoffnung hätte und noch diese Nacht einen Mann finden und Söhne bekommen würde, 13. würdet ihr dann warten, bis sie erwachsen sind? Würdet ihr euch deshalb einschließen und nicht heiraten? Nein, meine Töchter. Ich bin sehr traurig wegen euch, denn der Herr hat mir großes Leid zugefügt. 14. Sie weinten wieder laut. Dann küsste Orpa ihre Schwiegermutter zum Abschied, aber Ruth blieb bei ihr. 15. Naomi sagte, sie, deine Schwägerin, ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgekehrt. Kehre auch du um und folge ihr. 16. Ruth antwortete, bitte mich nicht, dich zu verlassen und umzukehren. Denn wohin du gehst, dorthin gehe ich auch, und wo du bleibst, dort bleibe ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. 17. Wo du stirbst, dort sterbe ich auch, und dort will ich begraben werden. Der Herr soll mir Schlimmes antun, wenn mich etwas anderes als der Tod von dir trennt. 18. Als Naomi sah, dass Ruth fest entschlossen war, mit ihr zu gehen, sagte sie nichts mehr dazu. 19. So gingen die beiden weiter, bis sie nach Bethlehem kamen. Als sie in die Stadt gingen, waren alle Leute aufgeregt, und die Frauen fragten, ist das wirklich Naomi? 20. Sie antwortete ihnen, nennt mich nicht Naomi, sondern Mara, denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres widerfahren lassen. 21. Ich bin reich ausgezogen, aber der Herr hat mich leer zurückgebracht. Warum nennt ihr mich Naomi, wo der Herr mich doch gedemütigt und der Allmächtige mir Leid zugefügt hat? 22. So kehrten Naomi und ihre Schwiegertochter Ruth, die Moabiterin, aus Moab zurück. Sie kamen in Bethlehem an, als gerade die Gerstenernte begann.